vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können, auch wenn das Wetter so viel grausamer ist als das letzte Mal, als ich hier war. Aber vielleicht sind ja kalte Zeiten auch gut, um sich an wärmenden Gedanken zu erfreuen. Ganz im Sinne von Erich Fromm, der sagte, es ist nicht warm, Erich Fried, es ist nicht warm, aber es könnte warm sein. Ich bin vielleicht ein bisschen spät dran, wenn ich jetzt am sechsten Tag eines Theoriefestivals zu feministischen Utopien nochmal die Frage aufwerfe, ob feministische Utopien und Utopien im Allgemeinen eigentlich sinnvoll sind oder möglich. Aber dennoch würde ich damit gerne beginnen, um auf zwei Einwände einzugehen, die gegen das Projekt utopischer Entwürfe eingewendet worden sind. Keine Einwände, die von rechts oder von konservativer Seite aus artikuliert wurden, wie Tino sie ja stark in seinem Vortrag am Anfang vorgestellt hat. Also keine Einwände, die dazu dienen, den Status quo zu erhalten, sondern Einwände, die von kritischer, von linker Seite aus formuliert wurden und also genau entgegengesetzt argumentieren, nämlich nicht, dass die Utopie die Gefahr mit sich bringt, die mögliche Zukunft herbeizuführen und die Gegenwart zu zerstören, sondern die vielmehr die Frage stellen, ob nicht die Utopie gerade das Eintreten dieser anderen, besseren Zukunft erschwert oder verhindert. Die zwei Einwände, die ich kurz darstellen will, sind eigentlich recht verwandt in ihrer zeitlichen Struktur, insofern sie das Verhältnis von Gegenwart zur Zukunft problematisieren, aber sie legen einen etwas unterschiedlichen Fokus. Beim einen geht es eher um die Frage, ob so ein utopisches Projekt legitim ist, ob das angemessen ist, ob das berechtigt ist, und beim anderen geht es darum, ob das überhaupt möglich ist. Also ob man das machen sollte oder Frau oder ob Mensch das überhaupt machen kann. Der erste Einwand fragt also danach, ob es sich bei utopischen Produktionen nicht eigentlich um Projektionen handelt. Also Projektionen, die nicht nur einfach ein Licht auf eine Sache werfen, sondern die gleichzeitig aus einem Projektor stammen, der verstaubt in der Ecke steht, aus der Vergangenheit kommt, in die Zukunft projiziert. Die Frage ist also, ob die Utopikerinnen von heute, also die Menschen, die aus der Gegenwart oder im Falle beispielsweise von Pisan aus der Vergangenheit kommt, in die Zukunft hinein imaginieren, nicht vielleicht den Revolutionärinnen, den Menschen, die in der Utopie leben sollen, ob sie denjenigen vorgreifen und ob also die Menschen, die heute unfrei sind, die in der Gegenwart unfrei sind, ob die nicht den Menschen, die in der Zukunft frei sein sollen, vorgreifen und die beschränken, also ihnen genau die Freiheit nehmen, um die es geht. Mit anderen Worten, die Frage ist, ob das anvisierte Ziel zu beschreiben nicht in Wirklichkeit bedeutet es, vorzuschreiben, also einen Plan zu entwickeln, der dann ausgeführt wird, womit genau die Möglichkeit, das gesellschaftliche Leben kollektiv, frei, gemeinschaftlich zu gestalten, wieder unterwandert wird. Meiner Meinung nach zeugt diese Sorge, eine sehr populäre Sorge unter kritischen Theoretikerinnen, von einer Selbstüberschätzung dieser Theoretikerinnen. Die also fantasieren, sie bräuchten nur einen Plan zu entwerfen, um die Massen gewissermaßen zu zwingen, diesen Plan in die Realität umzusetzen. Als könnten sie nicht lediglich Vorschläge für die Zukunft unterbreiten, die, falls sie zu überzeugen vermögen und zudem das Glück des Zufalls auf ihrer Seite haben, vielleicht angenommen werden. Mit anderen Worten, ich meine, dass diese oft beschworene Gefahr einer Diktatur der utopischen Fantasie über die zukünftige Wirklichkeit begrenzbar ist und dass es sogar andersrum so ist, dass ein breiter Diskurs über die erwünschten Ziele, ein breiter Diskurs, wie jetzt hier beispielsweise in diesem Laboratorium angestoßen wurde, eher helfen kann, die autoritäre Gefahr zu begrenzen oder abzubauen. Zum einen, weil ein solcher Diskurs es ermöglicht, einen utopischen Entwurf von mehreren Seiten zu prüfen, gemeinsam zu diskutieren, hinsichtlich beispielsweise der Frage der Umsetzbarkeit, der Aufrechterhaltbarkeit und vor allen Dingen auch der Frage der Wünschbarkeit. Ist diese anvisierte Welt überhaupt eine Welt, in der wir leben können? Und zum anderen, weil so ein breiter utopischer Diskurs zugleich dann auch, wenn er sich hegemonialisiert, wenn er handlungsleitend wird, einen Maßstab bereitstellt, an dem sich dann die folgende Praxis messen lassen muss, messen lassen kann. In dem Moment, wo zuerst mal formuliert ist, welche Gesellschaft angestrebt ist, lässt sich dann später in der Praxis immer wieder überprüfen, sind wir dem jetzt eigentlich näher gekommen, haben wir ungefähr das erreicht, was wir wollten, oder haben wir uns das doch irgendwie ziemlich anders vorgestellt, oder sind einfach bestimmte Aspekte dessen, was wir begehrt haben, was wir gefordert haben, integriert worden in die herrschaftliche Gesellschaft, während andere noch übrig geblieben sind. Und es würde sich vielleicht lohnen, die zu erinnern, um einen Stachel zu haben, der weiterhin zur Kritik dienen könnte. Zudem ist die Angst, dass das utopische Auspinseln, das ist immer so dieser Lieblingsbegriff, das Lieblingswort, was fällt, das Auspinseln der anderen Gesellschaft, also die Angst, dass das utopische Auspinseln automatisch in den Autoritarismus führen würde, die verfehlt eigentlich schon die historische Wirklichkeit, zumindest wenn wir uns auf dem Terrain sozialistischer Utopien bewegen. Denn es waren ja jetzt nicht gerade die Erben der utopischen Sozialistinnen, die dann den Stalinismus oder Pol-Potismus und so weiter verbrochen haben, sondern es waren ja gerade die Erben der Kritikerinnen des utopischen Sozialismus, also des anti-utopischen Sozialismus, also des wissenschaftlichen Sozialismus, wie Frederick Engels das so berühmt genannt hat. Und aus heutiger Perspektive würde ich als stärkstes Argument gegen diesen Einwurf, diese Kritik an utopischen Vorstellungen hinzufügen, dass gerade die Erfahrung des Realsozialismus, gerade die Erfahrung des Stalinismus, also gerade die misslungenen Versuche, eine sozialistische Welt zu realisieren, dass gerade die im Nachhinein zum stärksten Argument gegen das sogenannte Bilderverbot werden, also das Verbot, Bilder von der zukünftigen Gesellschaft zu entwickeln. Denn nach einem Jahrhundert Staatssozialismus, also auch Stalinismus, Maoismus, Pol-Potismus, kann sich die Linke schlechterdings nicht mehr darauf herausreden, von der anvisierten Welt ließen sich aus Prinzip keine Bilder anfertigen oder wir sollten aus Prinzip darauf verzichten, Bilder anfertigen zu lassen oder Bilder anzufertigen, denn wir verfügen jetzt ja über eine Menge von Bildern aus der Erfahrung des Staatssozialismus, nur sind diese Bilder nicht unbedingt mit denen übereinstimmend, für die wir weiterhin kämpfen wollen. Deswegen steht die Linke vielmehr vor der Aufgabe anzugeben, wie sich diese Bilder von der Zukunft, von den bekannten Bildern der Vergangenheit unterscheiden, wie sich also, um es kurz zu machen, verhindern lässt, dass sich der Traum einer besseren Welt ein weiteres Mal in einen Albtraum verwandelt. Und diesen kritischen Einwand muss sich jede utopische Produktion, egal auf welchem gesellschaftlichen Terrain oder egal welches Herrschaftsverhältnis sie anvisiert, gefallen lassen nach den Erfahrungen des Staatssozialismus. Der zweite Einwand folgt, wie gesagt, der gleichen zeitlichen Logik, er ist aber fundamentaler. Es geht ihm nicht um die Frage des Autoritarismus, mit dem die Gegenwart sich zur Avantgarde der Zukunft aufschwingen könnte, sondern es geht hier um die Frage, ob es heutigen Menschen überhaupt möglich sein kann, eine gelungene Welt zu imaginieren oder noch stärker, ob es ihnen möglich sein kann, eine andere Welt auch zu begehren. Es gibt also gewissermaßen so ein kognitionstheoretisches Problem. Können wir eine andere Welt vorstellen, die sich fundamental von unserer unterscheidet, in der vielleicht noch niemand war, die auch anderen Erfahrungen von uns nicht gleicht? Können wir das überhaupt denken? Und dann gibt es praktisch ein affekttheoretisches Problem. Können wir diese Welt begehren? Sind wir affektiv, emotional dafür ausgerichtet, so eine Welt, die wir dann vielleicht entwerfen, uns ausdenken, auch zu erwünschen? Oder sind wir durch unsere Subjektivierung so von Mängeln behaftet, dass wir diese Welt vielleicht unglaublich tröge finden würden oder langweilig und dass sie unseren tatsächlichen Begehren nicht entsprechen würden? Die Frage ist also, ob die beschädigten Subjekte von heute in ihren Träumen nicht bloß ihre Beschädigung ins Morgen verlängern. Und die Frage ist, ob eine utopische Welt nicht eine wäre, die gerade von diesen Mängeln der heute Träumenden bereinigt wäre. Also eine Welt, geschaffen nicht für die alten Menschen, sondern eine Welt geschaffen für die neuen Menschen, für den neuen Menschen, wie das in der Geschichte des Sozialismus ja auch hieß. Das ist eine Position, die nenne ich Utopie-Fetisch. Eine Position, die die Utopie selber fetischisiert und damit die Utopie gewissermaßen von einem, der Begriff ist jetzt nicht ganz sauber, von einem Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse lebender Wesen macht, zu einem Zweck, dem sich die Lebewesen unterzuordnen hätten. Die Utopie dient nicht der Befriedigung der Bedürfnisse lebender Menschen, sondern die Menschen müssen dem Funktionieren dieser Utopie sich unterordnen. Die Utopie verlangt bestimmte Subjekte, demgemäß müssen sich die existierenden Subjekte verhalten. Daran schließt sich natürlich die Frage an, wenn die harmonische Einrichtung so einer neuen, perfekten Welt auch neue, perfekte Menschen erfordert, also Menschen, die frei von Habsucht und Neid wären, kooperativ, rücksichtsvoll, sanftmütig und altruistisch, was passiert dann eigentlich mit den alten Menschen? Und tatsächlich haben verschiedene Theoretikerinnen, Leute wie Marx oder Bakunin oder Lenin, den Schluss gezogen, dass die erste Generation der Revolutionärinnen zwar die alten Verhältnisse stürzen kann, aber nicht die neuen aufbauen kann. Also erst die nächste, schon nach der Revolution, in der Revolution, nach der Revolution geborene Generation, wird dann in der Lage sein, diese Arbeit zu verenden und also auch dann die befreite Gesellschaft zu erreichen. Das bedeutet andersrum, die Revolutionärinnen, die diesen Prozess angestoßen haben oder vielleicht über die entscheidende Schwelle gegangen sind, also die Revolutionärinnen, die noch aus dem Kapitalismus oder aus dem Patriarchat kommen, die mit Kapitalismus oder Patriarchatshintergrund gewissermaßen, die müssen vor den Außengrenzen der neuen Welt stranden, ohne je wirklich Zutritt zu dieser Welt zu erhalten. In den Kommunismus, mit anderen Worten, kommen nur die Menschen, die schon im Kommunismus geboren sind. Und wenn wir das Problem so formulieren, dann sollte das schon etwas vertraut klingen aus der Gegenwart. Nur die, die im Kommunismus geboren sind, haben Anrecht auf die Reichtümer dieser kommunistischen Gesellschaft. Offenkundig ist diese Konzeption von Utopie oder dieser Kritik an Utopie nicht besonders gerecht. Sie basiert mit anderen Worten eigentlich auf einer Ausbeutung der Vergangenheit durch die Zukunft. Die Zukunft kann nur schön sein, weil sie die Vergangenheit ausbeutet, weil sie die Menschen, die aus der Vergangenheit kommen, die für eine bessere Welt gekämpft haben, ausschließt. Das Problem dieser Konzeption ist aber nicht nur ein gerechtigkeitstheoretisches, dass das irgendwie gemein ist, dass die Leute, die sich so angestrengt haben, jetzt nicht in den Genuss der Früchte ihrer Arbeit kommen, sondern das ist auch ein praktisches Problem. Denn die Leute, die hier von der Utopie ausgeschlossen werden, sind ja gerade die Utopikerin selber, also die Revolutionärin. Also diejenigen, die an der Transformation der Gesellschaft arbeiten, die sollen nicht in den Genuss ihrer Früchte kommen. Und es wäre ja nicht besonders verwunderlich, wenn die Menschen, die für diese Utopie kämpfen, kein sonderliches Interesse haben könnten, sie dann auch tatsächlich zu erreichen, wenn sie ja wissen, dass für sie eigentlich kein Platz vorgesehen ist. Deswegen meine ich, dass sich dieser zweite, fundamentalere Einwand gegen utopische Produktionen auch auf prinzipieller Ebene entkräften lässt. Und dass wir die Frage, ob die Utopien der Gegenwart nicht vielleicht ausschließlich oder bloß, ja, ganz banal, nur die Bedürfnisse der gegenwärtigen Menschen befriedigen, dass wir diese Frage einfach mit Ja beantworten, dass wir sie affirmieren können. Denn die Utopie kann und soll keine ideale Welt für ideale Menschen entwerfen, sondern sie soll eine Welt entwerfen, die eine Antwort bietet auf das Leid und auf die Schmerzen der Gegenwart, die also nicht idealen Menschen eine Heimat bietet, sondern den versehrten und den verkorksten Menschen, also uns, ein Zuhause bietet. Wenn also diese fundamentalen, prinzipiellen Einwände gegen utopische Produktion nicht einer kritischen Überprüfung standhalten können, was meine Überzeugung ist, dann können wir uns jetzt intensiver dem Thema der feministischen Utopie zuwenden, also der Frage, wie die soziale Konstruktion von Geschlecht rekonstruiert werden sollten und wie das überhaupt konzipiert gedacht werden kann. An der Stelle schiebe ich jetzt einen kleinen Theorieblock ein, weil sich die Veranstalterinnen das so gewünscht haben, um die Frage zu beantworten, wie wir Veränderungen im Geschlechterverhältnis überhaupt sinnvoll konzipieren können, wie wir eine Transformation von Geschlechterverhältnissen denken können. Dabei werde ich auch ein paar Namen droppen und so, aber es dauert nicht allzu lang. Das Geschlechterverhältnis interessiert hier, also jetzt mich in diesen Überlegungen, nicht als das Verhältnis von Geschlechtern, sondern Geschlechterverhältnis meint ein Verhältnis, das Geschlechter hervorbringt. Es meint, dass Geschlechter nicht außerhalb dieses Verhältnisses existieren, dass Geschlechter nur als Verhältnis existieren. Das Geschlechterverhältnis interessiert als Verhältnis, nicht als Verhältnis zwischen den Geschlechtern, wie eine zuvertraute Formulierung lautet, die damit, obwohl sie es dem Wortlaut nach eigentlich nicht müsste, das Verhältnis von Männern in Anführungszeichen und Frauen in Anführungszeichen meint, das dann in aller Regel als Problem der Frauen, als Frauenfrage diskutiert wird. Umgekehrt, die Geschlechter sind von den Verhältnissen hervorgebracht. Für so eine transformationstheoretische oder revolutionstheoretische Fragestellung sind empirische Männer und Frauen nur insofern von Belang, als es um ihre Überwindung geht. Das heißt, es geht um die Überwindung jener schmerzhaften Grenzen, innerhalb derer sie gefangen sind und innerhalb derer sie in widersprüchlicher Weise ihr Leben fristen müssen. Das bedeutet auch, dass ich Geschlecht nicht verstehe als eine Kategorie des Subjekts, nicht als ein Attribut oder gar als Identität von sozialen Individuen oder Gruppen, sondern Geschlecht eher vorstelle als eine Atmosphäre oder Ladung, die Körper wie Texte, Räume wie Dinge, Institutionen wie Sphären durchläuft, auflädt oder umschließt. Also wir sind das ja gewohnt, nach dem Geschlecht von Menschen zu fragen, welches Geschlecht hat dieser Mensch, beziehungsweise welches Geschlecht ist dieser Mensch, ja, ist das eine und so weiter. Aber meine These wäre, dass diese Frage im Grunde genommen unsinnig ist, weil Geschlecht nichts ist, das einem Individuum zukommt, das in seinem Inneren verkapselt ist, weder in seinem Körper noch in seinen Genen, sondern das Geschlecht etwas ist, das nur in Relationalität, nur in Beziehungsweisen gewissermaßen existiert. Also wir verstehen die Bedeutung des Begriffes Non-Binary nur im Verhältnis zu Binary. Wir verstehen männlich nur im Verhältnis zu weiblich. Aber mein Punkt ist jetzt nicht, dass dieses Verhältnis nur eines der Epistemologie, der Erkenntnis des Verstehens ist, sondern dass diese Relationalität, diese Beziehungsförmigkeit zugleich ein Problem der Ontologie, also des Seins, der Wirklichkeit ist. Dass Geschlechter also nicht nur in Beziehungen lesbar werden, nicht nur in Beziehungen verstehbar werden, sondern dass sie auch nur in diesen Beziehungen, und zwar sehr vielfältigen gesellschaftlichen Beziehungen, produziert werden, hergestellt werden. Und dass sie deswegen immer gewissermaßen außerhalb der Individuen liegen. Das Geschlecht ist immer etwas, was nicht im Individuum ist, sondern immer jenseits des Individuums. Wenn wir so Geschlechterverhältnisse verstehen, dann können wir sehen, dass Geschlechterverhältnisse soziale Bereiche statisch voneinander abgrenzen können. Denken wir also an diese Spaltung von Reproduktionssphäre und Produktionssphäre oder denken wir jetzt mal die klassische fordistische Gesellschaft so der 50er Jahre. Dass sie aber auch gleichzeitig diese Bereiche dynamisch passieren können, dass sie transformieren, verändern können und auch auflösen können, was mit dem Blick auf größere historische Epochen sehr einfach zu zeigen ist. Revolutionäre Wellen beispielsweise, also Wellen, die Gesellschaft radikal verändern, beispielsweise jene von 1917 und 1968, mit denen ich mich recht viel beschäftigt habe, stellen solche Dynamisierung, solche Bewegungen von Gesellschaft dar, in denen auch das Geschlecht der Gesellschaft bewegt und verschoben wird. Und da diese Revolutionswellen, diese Dynamisierung von Gesellschaft durch Subjekte hindurchlaufen, durch Gruppen hindurchlaufen, durch Klassen hindurchlaufen, lassen sich diese geschlechtlichen Veränderungen innerhalb revolutionärer Bewegungen nicht so verstehen, als würden sie lediglich die Beziehung zwischen vorgefundenen und unveränderten Positionen ändern. Also beispielsweise das Kräfteverhältnis zwischen weiblichen und männlichen, zwischen heterosexuellen und homosexuellen, cis- und transgeschlechtlichen Subjekten und so weiter. Die Positionen dieses Verhältnisses bleiben sich nicht gleich und es ändert sich nicht nur was dazwischen, sondern dadurch, dass sich das dazwischen ändert, ändern sich auch die Positionen selber. Und zwar inwendig, bis hinein in ihre allerintimsten Beziehungen, bis hinein in die allerintimsten körperlichen Erfahrungen. Also diese revolutionären Bewegungen, die dann durch eine Gesellschaft laufen, die rekonstituieren diese Positionen, Identitäten, die erschaffen die neu, grundlegend, wenn auch mit Abstrichen und Widersprüchlichen. Sie laden soziale Räume geschlechtlich neu auf und verschieben sie in ihrer Ausformung und Begrenzung. Etwa eben das Verhältnis von Reproduktion und Produktion, diese Grenzen, die dazwischen existieren, die werden verschoben, die werden porös, die werden neu verhandelt. Und die geschlechtlichen Beziehungsweisen sind insofern besonders interessant für die Frage, wie eine Gesellschaft sich verändert, weil die geschlechtlichen Beziehungsweisen sich durch die für die Gesellschaft konstitutiven Grenzen hindurchspannen, weil sie also auch dadurch bestimmt sind, dass sie das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit oder Anonymität und Intimität, also zwischen sehr fernen Beziehungen und sehr nahen Beziehungen, miteinander vermitteln, in Beziehung zueinander setzen. Und weil Geschlechterbeziehungen genau das bedeuten, diese Verbindungen aufzubauen zwischen dem ganz nahen Bereich und dem ganz fernen Bereich, laufen Geschlechterbeziehungen durch das gesamtgesellschaftliche Verhältnis hindurch und liegen gewissermaßen auch im Herzen gesellschaftlicher Transformationen oder Revolutionen. Was jetzt nicht bedeutet, dass sie selbst das Zentrale oder Eigentliche von solchen revolutionären Prozessen werden, weil das Herz von Revolutionen groß ist. Jetzt möchte ich sozusagen zwei verschiedene Theorieströmungen miteinander verbinden, um dann zwischen zwei anderen Theorieströmen hindurchsurfen zu können, indem ich auf die erste Gemeinsamkeit aufmerksam mache zwischen einem queeren Feminismus und einem marxistischen oder materialistischen Feminismus, dass sie nämlich beide davon ausgehen, dass Geschlecht nicht natürlich ist, sondern historisch. Dass beide davon ausgehen, dass Geschlecht gemacht wird. Aber dieses Machen, ne, Doing Gender, das ist die materialistische Ergänzung zu dieser queer-feministischen Einsicht. Dieses Machen ist zugleich ein Arbeiten, ein Working im engeren Sinne. Denn es folgt, das Doing Gender folgt den Anforderungen binärer Arbeitsverhältnisse, die sich in reproduktive und produktive, in Hausarbeit und Außerhausarbeit teilen. Was wir also als Geschlechtscharaktere kennen, wie Karin Hausen, die feministische Historikerin, das nennt, lässt sich als Subjektivierung einer geschlechtlichen Arbeitsteilung entziffern. Ein gesellschaftliches Strukturverhältnis wird subjektiviert, wird verkörpert in Subjekten durch eine spezifische Arbeit, eine geschlechtliche Arbeit. Emotionalität und Rationalität, Empfindsamkeit und Härte, Beziehungs- und Sachbezogenheit sind Erfordernisse ausdifferenzierter Arbeitsbereiche. Also wenn Judith Butler zum Beispiel darauf hinweist, dass es kein geschlechtliches Sein gibt, dass Geschlecht kein Sein ist, sondern ein Tun, gewissermaßen oder noch genauer ein Tun, das den Effekt von Sein hervorbringt, und zwar diesen Effekt von Sein, von Wesenhaftigkeit hervorbringt, durch eine beständige Wiederholung ungefähr der gleichen Tätigkeit. Und wenn sie zugleich darauf hinweist, dass diese Wiederholung, diese performative Tätigkeit sich so ähnlich ist, weil sie ausgerichtet ist an Normen, die im geschlechtlich-performativen Prozess inkorporiert werden sollen, die die Subjekte also versuchen zu verkörpern, auch wenn sie immer wieder daran scheitern, dann lässt sich zugleich die Frage stellen, wo kommen denn diese Normen eigentlich her? Aus welchem gesellschaftlichen Verhältnis entspringen diese Normen, diese Ideale, die die Menschen die ganze Zeit versuchen zu verkörpern? Diese, das ist eben der materialistische Einwand oder die materialistische Ergänzung zu der Theorie von Judith Butler, diese Normen entsprechen den Anforderungen der heterosexistischen Arbeitsteilung kapitalistischer Gesellschaft. Aus der Perspektive eines materialistischen Feminismus oder eines queer-feministisch informierten materialistischen Feminismus ist die Geschlechternorm so wenig anderes als das Qualifikationsprofil einer Stellenausschreibung. Die geschlechtliche Sozialisation ist eine Berufsausbildung. Menschen werden gewissermaßen zu Geschlechtern ausgebildet. Und in diesem Sinne kann Silvia Federici, die marxistische, italienisch-amerikanische Feministin, mitverantwortlich für das berühmte Manifest für die Bezahlung von Hausarbeit, schlussfolgern, dass alle Frauen nach dem Bild der Hausfrau geschaffen sind und alle Männer gewissermaßen nach dem Gegenbild, dem Außerhausmann. Und auch der Versuch, sich subjektiv oder auch in einer gesellschaftlichen Bewegung aus diesem Verhältnis herauszulösen, führt nicht dazu, dass dieses Verhältnis sich auflöst, weil diese Beziehungsweisen ein Gewicht haben, das auch noch eine Sogwirkung auf die Menschen entfaltet, die aus dem Verhältnis auszubrechen versuchen. Insofern also die Geschlechter und die Arbeitsperformance einander überblenden, kann ein materialistischer Queerfeminismus schlussfolgern, dass die Kritik von Geschlechterverhältnissen auch den Widerstand gegen die Arbeitsverhältnisse und die Teilung dieser Arbeitsverhältnisse mit einschließt. Mit anderen Worten, die Parole Undoing Gender beinhaltet auch die Aufforderung zur Arbeitsniederlegung, zum Gender Strike. Eine queerfeministische Transformationstheorie oder Revolutionstheorie, und das ist jetzt das Surfen, kann so eine Synthese herstellen zwischen den zwei großen theoretischen Strömungen innerhalb des Feminismus, die zumindest die Debatten der letzten 50 Jahre strukturieren. Auf der einen Seite haben wir eine strukturalistische Theorie, die Geschlecht als ein gesellschaftliches Organisationsprinzip versteht, als eine Strukturkategorie, wie Ursula Behr das nennt. Also ein Organisationsprinzip, das Subjekten soziale Plätze zuweist, sie beinahe determiniert und so ihre Subjektivierung hervorbringt. Und auf der anderen Seite haben wir eine gewissermaßen poststrukturalistische Theorie, die auch genau an der Kritik dieser Theorie ansetzt, weil sie die als unfähig betrachtet, gesellschaftliche Veränderungen zu begreifen. Eine poststrukturalistische Theorie, jetzt nicht im engeren Sinne des Wortes, sondern im allgemeineren, die die Subvertierbarkeit, die Unterwanderbarkeit dieser Ordnung betont, Geschlecht also, wie Angelika Wetterer das nennt, als Prozesskategorie versteht. Und diese Positionen werden dann auch oft als gesellschaftstheoretische oder kulturtheoretische oder als kritisch-theoretische versus dekonstruktivistische benannt. Und nicht nur gegeneinander diskutiert, das ist das Elend, was man so oft hat, auch leider in der deutschen linken Diskussion, die werden auch immer mal wieder versucht, miteinander in Beziehung zu setzen, auf verschiedene Weise. Während beispielsweise Andrea Mayhofer die Differenz der beiden Perspektiven eher in der Unterschiedlichkeit der Persistenz, also der Nachhaltigkeit gewissermaßen sieht, die Geschlecht zuschreiben. Also ist Geschlecht etwas, das Bestand hat auf lange Sicht oder ist es etwas, das transformierbar ist, das sich verändern kann? Also in der Frage der Festigkeit oder Veränderbarkeit verortet Brigitte Aulenbacher den Unterschied eher auf der unterschiedlichen Abstraktionsebene. Also aus ihrer Perspektive beschäftigt sich der strukturalistische Feminismus eher mit der Makroebene, betrachtet Gesellschaft als Ganze, während dieser poststrukturalistische, von mir poststrukturalistisch genannte Feminismus mehr die Mikroebene betrachtet, also eher auch die Perspektive darauf legt, was individuell Menschen durch Performance verändern können oder wie kleine soziale Gruppen Veränderungen anstoßen können oder auch das gesamtgesellschaftliche Gefüge verändern können. Aber eine revolutionstheoretische Perspektive, eine transformationstheoretische Perspektive, erlaubt es hier, eine Zwischenposition einzunehmen, indem sie nämlich genau diese Kontingenz, also Veränderbarkeit, die für das Doing Gender auf der Interaktionsebene angenommen wird, also auf der Mikroebene, überträgt auf die großen gesellschaftlichen Institutionen. Das meint Geschlecht der Revolution. Also eine revolutionstheoretische Perspektive kann zeigen, inwieweit genau diese gesellschaftlichen Strukturen, die geschlechtlichen Strukturen transformierbar sind, veränderbar sind, durch Praxis, aber nicht durch individuelle Praxis, sondern durch kollektive Praxis. Das wäre praktisch die Verbindung einer poststrukturalistischen und strukturalistischen Perspektive durch eine marxistisch oder materialistisch informierte queerfeministische Theorie. Das war jetzt schon mein Theorieeinschub. Und nach diesem Theorieeinschub, diesem Intermezzo, können wir uns jetzt den schöneren Fragen zuwenden, die meiner Meinung nach sich auch ganz gut eignen für den Abschlussvortrag dieses Festivals. Wir können also die Frage stellen, wie sehe denn nun eine feministische Utopie aus? Oder ich will die Frage anders stellen, wie sehe eine Welt aus, in der es keinen Feminismus mehr bräuchte? Also was wäre das für eine Welt, in der, ich beziehe mich nochmal auf den Eingang von Tinos Vortrag, in der sowohl Helmut Schmidt als auch Theresa Brückner Unrecht hätten. Wenn Helmut Schmidt sagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, und Theresa Brückner sagt, wer Visionen hat, soll zum Feminismus kommen, und zugleich garantiert, dass die feministische Arbeit nie zum Ende kommen wird, dann steht also der eine dafür, dass man nie anfangen soll, und die andere dafür, dass man nie zum Ende kommen soll. Meine Frage wäre jetzt, wie sähe denn eine Welt aus, in der diese feministische Arbeit arbeitslos werden kann, in der wir uns gewissermaßen zur Ruhe setzen können, um uns anderen Genüssen zu öffnen? Wie sähe eine Welt aus, in der es keinen Feminismus mehr bräuchte? Gut. Oder gemessen an der Gegenwart, die Welt sähe anders aus, sie sähe besser aus. Wenn der Feminismus eine Politik ist, die auf geschlechtliche Emanzipation zielt, dann wäre diese Politik genau in dem Moment überflüssig, in dem es keine geschlechtliche Ausbeutung und Unterdrückung, keine geschlechtliche Einschließung und Zurichtung mehr gibt. In allen Bereichen des Lebens, die hiervon berührt werden, und das sind einige, lebten die Menschen gleicher, freier und entspannter. Das Patriarchat wäre abgeschafft, die Zwangsheterosexualität aufgelöst und die Hegemonie der überkommenen Zweigeschlechtlichkeit Vergangenheit. Aber was heißt das? Erstens wäre die Ungleichheit zwischen Geschlechtern oder den Geschlechtern überwunden. Und das geht prinzipiell und auch empirisch, wir können das beobachten, in zwei Richtungen. Entweder als Angleichung nach unten oder als Angleichung nach oben. Ich schlage vor, wir wählen ausgehend von den aktuell häufigsten Geschlechtern jeweils die bessere Richtung. Also gäbe es noch Löhne, was wir nicht hoffen wollen, dann würden Menschen, die als Frauen arbeiten, den gleichen Lohn erhalten wie Menschen, die als Männer arbeiten. Gäbe es noch unbezahlte Arbeit, so wäre sie gleich verteilt. Gäbe es noch Armeen, auch etwas, was verhandelbar ist, wären Menschen, die zu Männern ausgebildet wurden, darin so selten anzutreffen wie Menschen, die als Frauen ausgebildet wurden. Gäbe es noch sexualisierte Gewalt, so träfe sie alle Geschlechter gleich selten. Frauen unternehmen so wenige Selbstmordversuche wie sogenannte Männer, und Männer verübten so wenige Selbstmorde wie sogenannte Frauen. Die Geschlechter würden in der politischen Arena ähnlich häufig gewählt, in den vier Wänden ähnlich selten gequält, und sie verteilten sich gleichmäßig auf die Chefetagen wie auf die Gefängnisse, gesetzt es gäbe das eine noch wie das andere. Menschen, die als Männer lebten, hätten die gleiche Lebenserwartung wie Menschen, die als Frauen lebten, und letztere dürften die gleichen Erwartungen ans Leben stellen wie erstere. Sie genössen dieselbe Anerkennung und verfügten über dieselbe Macht. Macht verstanden als die Fähigkeit, das gesellschaftliche Leben gemeinschaftlich zu gestalten. Weil alle Menschen gleich viel Sorge trügen, dürften alle mit der gleichen Sorglosigkeit und Selbstsicherheit durch die Welt spazieren. Zweitens würden alle Beschränkungen entfallen, mit denen die Beziehungen zwischen Geschlechtern reguliert werden. Das betrifft vor allem die sexuellen Beziehungen. Gäbe es noch Partnerschaften, auch etwas, das verhandelt werden könnte, so spielte das Geschlecht der Partnerin ebenso wenig eine Rolle wie die Frage, ob sie katholisch oder evangelisch sind. Auch eine Frage, für die Menschen mal totgeschlagen wurden und auch nicht allzu wenig. Der Dreißigjährige Krieg hat den Großteil der Bevölkerung ausgelöscht. Die Ehe wäre selbstverständlich abgeschafft, doch gäbe es noch Familien, so wäre die Anzahl der Erwachsenen darin so variabel wie deren Geschlechter. Weder das eine noch das andere hätte irgendeinen Einfluss auf die Möglichkeit, Kinder zu adoptieren und durchs Leben zu begleiten. Die Anziehung mancher Menschen zueinander würde nicht zu prinzipieller Ablehnung anderer führen. Niemand würde deswegen im Bus gehänselt und niemand müsste im Schrank leben. Gäbe es noch Identitäten, was ich auch nicht hoffen will, so hätte die Frage, mit jemandem ins Bett geht, für diese keinerlei Relevanz. Und drittens wären geschlechtliche Identitätszuweisungen ersatzlos gestrichen. Weder vor noch nach der Geburt würden geschlechtliche Zuordnungen aufgrund zufälliger körperlicher Merkmale entfolgen. Entsprechend gäbe es auch keine Zwangsoperationen mehr, wo diese Zuordnung nicht gelängen. Die Körper würden weniger zugerichtet, vielleicht auch gar nicht mehr normiert. Alle Spielzeuge stünden allen Kindern zur Verfügung und die Farben wären aus dem Gefängnis der sozialen Ordnung entlassen. Die Menschen könnten brüllen und kreischen, sie könnten donnern und flüstern, sie könnten wüten und weinen. Gäbe es noch eine gesellschaftliche Arbeitsteilung, dann könnten die Menschen sich freier in ihr bewegen. Ihr Interesse dürfte zu Buchstaben ebenso wandern wie zu Zahlen, zu Oberflächen ebenso wie zu Innenräumen, zu Dingen wie zu Tieren. Kleidungsstücke wären nicht länger vergeschlechtlicht, genauso wenig wie Körperteile. Obstsorten wären nicht länger vergeschlechtlicht. Sportarten wären nicht länger vergeschlechtlicht. Pflegeprodukte wären nicht länger vergeschlechtlicht. Fortbewegungsmittel wären nicht länger vergeschlechtlicht. Sexuelle Vorlieben wären nicht länger vergeschlechtlicht. Musikalische Stile wären nicht länger vergeschlechtlicht. Frisuren wären nicht länger vergeschlechtlicht. Getränke wären nicht länger vergeschlechtlicht. Filmgenres wären nicht länger vergeschlechtlicht. Zumindest diese dritte Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse würden bedeuten, dass eine der größten Fragen des Feminismus, nämlich die Frage kein Geschlecht oder viele Geschlechter, beantwortet wäre. Die Unterdrückung von einem Geschlecht durch ein anderes, wie deren sexuelle Zwangskombination, wären aufgehoben, nicht durch die unendliche Vervielfältigung von Geschlechtern, sondern durch die Abschaffung. Denn die weitere Pluralisierung von Geschlechtern hätte dem Feminismus zwar eine andere und wesentlich angenehmere Arbeit verschafft, ihn aber nicht arbeitslos gemacht. Verschiedene Geschlechter hätten sich immer wieder in ökonomische Funktionen gefügt und zu sozialen Clustern verbunden und in politischen Koalitionen organisiert. Das Angebot an Identitäten hätte sich zwar vergrößert, aber die Aufforderung zur Identitätsbildung wäre nicht wesentlich reduziert worden. Überflüssig, und das war ja die Frage, die wir gestellt haben, wurde der Feminismus erst dann, als Geschlecht aufhörte, eine soziale Ordnungskategorie zu sein und damit vielleicht sämtlichen Sinn einbüßte. Wörter wie Frau oder Mann wurden im Alltag so bedeutungsvoll wie eben Katholikin oder Protestantin oder Galizier oder Phönizier. Das klingt schon mal ganz gut. Was können wir sonst noch wissen über diese Welt? Prinzipiell, auch wenn wir es vielleicht nicht wollen, können wir uns diese Welt vorstellen als eine, in der Menschen nicht mehr nach Geschlecht kategorisiert würden, wohl aber nach Klasse oder Herkunft, nach Alter oder Gesundheit. Sicher, die anderen Herrschaftsverhältnisse würden sich mitverändern. Die Bourgeoisie beispielsweise könnte sich nicht länger durch eine subtilere Männlichkeit und eine edlere Weiblichkeit profilieren, und die Kriege ließen sich nicht mehr für das Vaterland oder zum Schutz von Frau Nation führen. Muslimischen Menschen könnte nicht länger vorgeworfen werden, dass sie die geschlechtliche Ordnung übertrieben, und jüdischen Menschen könnte nicht länger vorgeworfen werden, dass sie die geschlechtliche Ordnung in ihr Gegenteil verkehren. Aber trotzdem können wir uns eine Welt vorstellen, in der es keine Geschlechter mehr gibt, aber trotzdem noch Staaten oder sogar Konzerne. Allerdings müssen wir uns fragen, wie realistisch ist so eine Vorstellung eigentlich? Und genau das, die Frage, wie realistisch eine Utopie wäre, in der der Feminismus überflüssig wäre, aber der Antirassismus oder der Antikapitalismus noch nötig. Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, eben darauf zu rekurrieren, zurückzugehen, wie wir eine Welt, in der es Feminismus nicht mehr bräuchte, überhaupt erreichen können, wie wir Geschlechterverhältnisse verändern können. Denn hierfür ist es weder nötig, die humane Biologie umzugestalten oder die Reproduktion der Gattung ganz von den menschlichen Körpern zu lösen, noch lässt sich diese Welt durch bessere Argumente, durch Überzeugung, durch Aufklärung schaffen und auch nicht, auch wenn das einige zu meinen scheinen, durch mehr Diversität im Netflix-Programm. Denn das Geschlecht versteckt sich weder in den Genen noch in den Köpfen, es existiert gewissermaßen ganz unversteckt in den sozialen Beziehungen. Was es also braucht, ist, die Bedingungen zu ändern, aus denen das gesellschaftliche Bedürfnis nach Geschlecht immer wieder hervorgeht. Woher kommt immer wieder das Bedürfnis nach geschlechtlicher Produktion, auf das Geschlechter antworten? Der einfache Trick, eine gegebene Arbeitsteilung zu naturalisieren, eine gegebene Arbeitsteilung, die für diese herrschaftliche Gesellschaft sinnvoll ist, zur Natur zu erklären, indem verschiedene Menschengruppen für verschiedene Tätigkeitsfelder hergestellt, ausgebildet werden, dieser Trick müsste natürlich aufgegeben werden. Aber nicht vor allem durch die praktische Bewegungsfreiheit der Individuen zwischen den Feldern, sondern durch die kollektive Transformation dieser Arbeitsteilung selbst. Denn es geht nicht darum, mehr Menschen das Durchstoßen der Glasdecke zu ermöglichen, sondern es geht darum, die Glasdecke ganz einzuschlagen. Es geht nicht darum, die Geschlechter besser zu repräsentieren, sondern darum, sie anders bzw. nicht mehr zu produzieren. Wenn also die Herstellung von Geschlecht eine Arbeit ist, eine alltägliche geschlechtliche Arbeit, dann zielt etwa ein feministischer, queerfeministischer Streik, der den Feminismus überflüssig machen will, genau auf die Unterbrechung dieser Arbeit zum Zwecke ihrer gänzlichen Neugestaltung. Das wäre eine Transformation, eine radikale Veränderung der sozialen Beziehungen von Öffentlichkeit und Privatheit, Anonymität und Intimität, Beruf und Familie, Produktion und Reproduktion. Eine radikale Transformation, für die wir aus der Geschichte beispielsweise der Revolution von 1917, beispielsweise der Revolution von 1968 schon zentrale Bausteine entlehnen können, die im Durchgehen auch nochmal einer Kritik unterworfen werden können. Aber es ist nicht nötig, von Null anzufangen. Diese Neugestaltung der sozialen Beziehung würde nicht zuletzt verlangen, die Spaltung in unbezahlte reproduktive und bezahlte produktive Tätigkeiten zu überwinden. Und auch hierfür, für die Überwindung dieser Spaltung, gibt es prinzipiell zwei mögliche Richtungen. Entweder werden alle Tätigkeiten, also auch das Kuscheln und Abwaschen, das Säugen und Trösten, bezahlt, also monetär entlohnt. Das wäre gewissermaßen die Utopie des neoliberalen Kapitalismus. Ob die jetzt utopisch im schlechten oder im guten Sinne ist, wäre zu diskutieren. Oder aber alle Tätigkeiten, und das heißt auch das Planieren und Ernten, das Verwalten und Transportieren, werden ohne Geld und ohne Staat organisiert. Das ist das Ziel eines queerfeministischen Kommunismus. Letzteres klingt, ich vermute, ihr stimmt mir zu, sympathischer und ist bei Lichte betrachtet auch realistischer. Eine Welt, die keine geschlechtliche Unterdrückung, Einschließung und Zurichtung mehr kennt, darf auch auf andere Formen der Herrschaft verzichten, die das Leben heute noch so unnötig erschweren. Vielen Dank. Gut, dann würde ich Fragen entgegennehmen. Ich kann rumlaufen, bitte lasst die Masken auf. Ich halte euch das Mikro dann hin. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr Fragen habt. Ja, ich meine, ich habe ja auch versucht, alle Fragen zu beantworten. Ich weiß, was würde es heißen, zu gewinnen? Also, aber vielleicht ist ja trotzdem irgendwas noch nicht komplett klar, also für morgen dann. Vielen Dank erstmal, dass du vorhin so klargestellt hast, dass es eine sehr deutsche Tradition ist, verschiedene Theorieschulen gegeneinander zu denken, statt sie vielleicht komplementär zu denken. Das freut mich immer sehr, wenn ich was in der Richtung höre. Und eine Frage hat sich für mich auf jeden Fall noch nicht ganz beantwortet. Was ist mit den alten Menschen? Also sprich tatsächlich so der Weg hin zu der Utopie, die du ausgezeichnet hast. Das ist mir noch nicht ganz klar, denn ich weiß nicht, gerade in Chemnitz habe ich das Gefühl, wenn ich mir vorstelle, man hat mit den ganzen alten Nazis hier nun mal noch zu tun und sie sind nun mal da und bleiben erst mal da. Mhm. Das ist irgendwie immer noch so ein Punkt. Ich weiß auch nicht, ob der sich innerhalb der Thematik direkt oder eher in einer Kampf- oder Konfliktdynamik überhaupt nur greifen lassen würde. Willst du gleich daran anschließen, oder? Ich wollte was sehr Ähnliches fragen. Okay. Und zwar auch darauf Bezug nehmen, dass du gesagt hast, die Utopie muss man eine Antwort auf die unsere Bedürfnisse sein. Oder also nicht nur unsere, sondern die aller Menschen, den jetzigen Menschen. Und gleichzeitig hast du die Utopie dann so entworfen, dass der Feminismus abgeschafft sein kann. Und mir ist genauso nicht so ganz klar, wie das zusammengeht. Also würdest du dann sagen, dass die alten Menschen in dem Moment, wo die Gesellschaft halt materiell so verändert ist, sozusagen das Geschlechterverhältnis sich sozusagen schlicht auflöst und deshalb der Feminismus sich schlafen legen kann sozusagen? Oder wie stellst du dir vor, dass, also weil ich hatte erst gedacht, als du gesagt hast, die Utopie muss auf uns antworten und nicht auf den neuen Menschen, dass das heißt, dass die Utopie so beschaffen sein muss, dass sie besser auf das Geschlechterverhältnis, was es dann leider noch gibt, antworten kann oder so. Und natürlich finde ich es auch schön, an mir vorzustellen, dass es das nicht mehr gibt. Aber genau, ja, das ist die Frage. Der erste Redebeitrag hat mir irgendwie so einen freundlichen Ausweg gelassen. Ne? So, vielleicht kann man das jetzt gar nicht in der Theorie beantworten, das müssen so die praktischen Kämpfe. Aber mein ganzes Argument ist ja, nee, wir können uns so nicht rausreden. Ne? Wir dürfen das nicht irgendwie der zukünftigen Generation oder dem nächsten Jahr und der Straße überlassen. Wir müssen schon irgendwie uns die Mühe geben, darüber nachzudenken. Und deswegen komme ich jetzt auch nicht darum herum, zu versuchen, Antwort zu geben. Und ich sehe das Paradox oder die Aporie oder das Problem auch. Ich würde erstmal sagen, es geht quasi auch gegen so einen bestimmten Mainstream des politischen Denkens der Gegenwart darum, sozusagen die Blickrichtung zu ändern und nicht bei den Subjekten anzusetzen, was ja praktisch so eine Erbschaft auch des Feminismus der 80er Jahre bis in die Gegenwart ist, ne? Eine Politik der ersten Person, die sich sozusagen stark um die eigenen Bedürfnisse, die Empfindungen und die Identität dreht und eher zu versuchen, das zu dezentrieren und zu sagen, vielleicht liegt die Antwort auf die Fragen, die sich hier stellen, eben nicht drinne, sondern draußen, aber auch nicht draußen verstanden als die Struktur, sondern draußen verstanden als das dazwischen. Und vielleicht können wir produktiver über eine Veränderung von Gesellschaft und Subjektivität nachdenken, wenn wir nicht sozusagen auf das Subjekt fokussieren und uns nicht die Frage stellen, wie müssen wir uns ändern, wie müssen wir an uns arbeiten, wie müssen wir unsere eigenen, und ich könnte das jetzt noch weiter persiflieren, ja, und verschiedene Begriffe in den Jargon einfügen, damit es noch deutlicher wird, sondern wie lässt sich das sozusagen verschieben und transformieren? Aber prinzipiell gehe ich schon von der Beobachtung aus, dass wenn wir eine Welt entwerfen, die von uns sozusagen verlangt, zu den wirklich guten und perfekten Menschen zu werden, dass sich unbewusst eine Position einstellen wird, wo man sagt, ja, nach der Revolution werde ich dann auch total nett sein und nach der Revolution, da mache ich das auch mit dem Veganismus mit, so ne, aber jetzt kann man nochmal so richtig irgendwie so auf die Kacke hauen. Und wenn das Bedürfnis, auf die Kacke zu hauen, nicht in der Konzeption von Utopie untergebracht ist, dann gibt es da drin ein Problem. Also wenn genau die Formulierung einer besseren Welt nicht auch genau anknüpft, auch an dieser Widersprüchlichkeit. So. In der Ausformulierung der feministischen Utopie am Ende habe ich natürlich einen anderen Schlüssel genommen, weil ich gefragt habe, was sind eigentlich die Probleme, unter denen Menschen in der Gegenwart leiden, wenn wir über Geschlecht als Herrschaftsverhältnis und Sexualität als Herrschaftsverhältnis nachdenken und dann halt eben diese utopische Figur machen können. Was muss alles eigentlich weg, damit man all diese Probleme nicht mehr hat? Unterstellend natürlich, dass damit an realen Bedürfnissen realer Menschen angeknüpft wird, weil ja das reale Menschen, vergeschlechtliche Menschen sind, die unter diesen Herrschaftsverhältnissen in allen Dimensionen leiden. Unter der Zwangsheterosexualität, unter der Zuweisung von Geschlecht und unter der patriarchalen Zurichtung, selbst wenn einige mehr profitieren als andere. Aber ich will es nochmal ein bisschen versuchen, irgendwie konkreter zu machen, weil wir befinden uns jetzt ja hier nicht nur auf so einem Area, wo es irgendwie viele Nazis gibt, die noch irgendwie aus der Vergangenheit zehren und als Gespenster permanent nicht aufhören wiederzukommen. Wir befinden uns ja auch auf dem Terrain der DDR, also der nicht mehr daseinenden DDR. Und das finde ich als Labor oder als Untersuchungsgegenstand schon sehr beeindruckend, weil diese DDR ja extrem kurz nur existiert hat, also im historischen Maßstab. So ein paar 40 Jahre, das ist ja sozusagen ein Blink of the Eye, nix. Und trotzdem können wir sehen, wie diese Gesellschaftsformation oder diese Staatsformation die Subjekte bis in ihre intimsten Beziehungen so verändert hat. Es gab jetzt ja vor kurzem nochmal dieses Buch, was dann auch auf Deutsch übersetzt wurde. Also witzigerweise, es gibt ja schon ein US-amerikanisches Buch, es wird dann auf Deutsch übersetzt, dann wird es wieder diskutieren, ne? Why Women Had Better Sex Under Socialism. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich auch nicht, aber ich kenne die zentralen Thesen. Und das funktioniert eigentlich so, dass es eine amerikanische Feministin, Literaturwissenschaftlerin oder so, und die liest eigentlich nochmal sexualwissenschaftliche Untersuchungen, die in der DDR der späten 80er Jahre unternommen wurden, eigentlich einfach nur Interviews oder auch so quantitative Befragungen von westdeutschen Leuten und ostdeutschen Leuten, jetzt im Speziellen als frauenlebenden Leuten in Ostdeutschland, als frauenlebenden Leuten in Westdeutschland, und fragt einfach auch nur solche Sachen ab. Wie zufrieden bist du mit deinem Sexualleben? Oder sozusagen noch materialistischer, wie oft hast du einen Orgasmus zum Beispiel? Und das Krasse ist, dass die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen wirklich statistisch striking sind. Ja? Also nicht irgendwie 2,5% oder 5% Unterschied, sondern sowas wie 30% oder 40% Unterschied. Und die in der DDR kommen besser weg. Ne? Die sind zufriedener mit dem Sexualleben. Und dann kann man diese Frage stellen, okay, wo kommt denn das jetzt her? Also offenkundig nicht so stark aus der Beziehungsarbeit oder so, weil die wurde eher sträflich vernachlässigt, wenn wir jetzt den konventionellen Begriff von Beziehungsarbeit meinen, sondern aus der Veränderung gesellschaftlicher Strukturen. Und das heißt, die erste Erklärung ist, diese als Frauen lebten Menschen hatten besseren Sex, weil die ökonomisch nicht abhängig waren von den Leuten, mit denen sie ins Bett gegangen sind. Das erleichtert die Sexualität schon mal sozusagen ungemein. Zweitens gab es keine Kommodifizierung des weiblichen Körpers und deswegen halt auch schon mal ein ganz anderes Selbstverhältnis, ja, wo du nicht die ganze Zeit darauf getrainiert bist, dich als Ware zu verkaufen und dich sozusagen vor dem Blick eines anderen zu überprüfen, sondern deinen Körper vielleicht eher als Leib erfahren kannst, was passiert so da drin, worauf habe ich eigentlich Lust? Und drittens, das steht jetzt zum Beispiel nicht in dem Buch, aber das wäre meine Position, war die DDR zum Beispiel eine Gesellschaft von Ödnis und Langeweile, aber auch von sozialer Sicherheit. Also dann gibt es einen Arbeitsplatz, der ist garantiert und es gibt sozusagen so einen sozialen Zusammenhalt im Betrieb und in der Vereinsmeierei und so. Und die auch ökonomische Existenz und darüber hinausgehend halt die Zugehörigkeit zur Gesellschaft überhaupt ist nicht an Leistung gekoppelt in der Weise und ist nicht die ganze Zeit bedroht von Prekarität, also von Absturz. Und deswegen hat die romantische Liebesbeziehung nicht diese Funktion, die Tino auch vorhin ja nochmal hergeleitet hat, ein Substitut zu geben, einen Ersatz zu geben für diese permanente Angst, die im anderen sozialen Beziehungsweisen hervorgebracht wird. Und wenn du nicht die ganze Zeit in der Liebesbeziehung das Zuhause finden musst und die Heimat und die Sicherheit und das, was dich jetzt sozusagen schützt gegen die bedrohende Welt, ermöglicht auch das nochmal eine andere Sexualität. Also natürlich alles, jetzt nicht darum, die DDR irgendwie zu romantisieren, im Gegenteil, aber es ist schon sehr beeindruckend zu sehen, wie nur 40 Jahre Staatssozialismus solche gravierenden Veränderungen in der Subjektivität, in der Intimität, im Verhältnis zur Sexualität hervorgebracht haben. So meine ich ein bisschen vielleicht auch mal wieder die Verschiebung vorzunehmen und das Innerste eben draußen zu suchen. Mir ist gerade noch eine kurze Frage eingefallen zu diesem Buch mit dieser Umfrage zum Sexualverhalten. Da würde mich interessieren, ob die Rolle von sozial erwünschten Antwortverhalten da berücksichtigt wurde, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass das, also jemand, der im Sozialismus sozialisiert wurde, hat häufig gelernt, es gibt eine öffentliche und eine private Meinung, und wenn mich jemand Öffentliches fragt, dann sage ich, dass das alles super ist. Und ja, genau, das ist aber jetzt nur so ein spontaner Gedanke. Und dann passt noch eine Frage zu dem vorherigen ganz gut, die wir zufälligerweise heute Nachmittag hatten. Das ist eher ein bisschen so ein Brainstorming-Ding oder so, ob jemand eine Idee hat. Weil momentan ist ja Identität sehr, sehr stark mit Sexualität, mit Geschlechtsidentität verknüpft. Das ist ja ein ganz stark identitätsstiftender Faktor für viele Menschen. Und kam so ein bisschen flapsig der Kommentar, na, wenn es dann Identität nicht mehr gibt, am Ende kommen dann alle noch mehr auf die Idee, sich auf ihren Nationalstaat zu berufen. Was? Genau, und dachte, oh mein Gott, das ist, queerer Faschismus ist irgendwie absurd, aber nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Und also, ne, das könnte natürlich auch das Ding sein, dass ich natürlich als irgendwie Mensch, der in bestimmten Verhältnissen sozialisiert wurde, unbedingt den Identitätsfaktor brauche, dass das vielleicht irgendwann auch abnimmt, aber es wird ja nicht von heute auf morgen weg sein. Ne? Was ist denn dann die Alternative sozusagen? Worüber identifizieren wir uns denn dann? Mhm. Ich habe bei der ersten Frage, du hattest gefragt, ob in der Studie das Verhältnis von öffentlich-privat mit berücksichtigt wurde. Das sozial erwünschte Antwortverhalten, dass ich bei einer Studie das sage, von dem ich glaube, dass die Studien durchführen hören möchte. Ja, also ich vermute da, dass irgendwie, dass es halt so eine anonymisierte Studie ist und dass man dann jetzt nicht so wie, wenn man jetzt vor die Kamera tritt, ne? Keine Ahnung, ich kann so eine Anekdote erzählen, es gab mal so irgendwann, in den 80er Jahren so Versuche, die Sowjetgesellschaft und die US-Gesellschaft miteinander so in Dialog zu bringen und dass die Leute mal miteinander reden können. Und da konnte man so ganz schön sehen, wie das sozial erwünschte Antwortverhalten aussieht. Da wurden natürlich sozusagen speziell gecastete Leute dann irgendwie zusammengebracht in so eine TV-Show und durften sich so gegenseitig Fragen stellen. Und da fragte dann halt so ein US-Amerikaner, wie ist das eigentlich in der Sowjetunion mit der Sexualität? Und die andere antwortet, das gibt's bei uns nicht. Also gut, DDR ist nochmal irgendwie ziemlich anders als Sowjetrussland in der Hinsicht, ne? Auch was das Abtreibungsrecht und so weiter angeht und die Legalisierung oder Entkriminalisierung von Homosexualität, aber trotzdem, ich würde davon ausgehen, dass das jetzt nicht so ein Problem ist, wenn die Leute anonymisiert befragt werden, dass die irgendwie den Sozialismus hochjubeln wollen, weil es gar nicht ganz klar ist, was ein guter Sozialismus in Bezug auf Orgasmus eigentlich ist, ja. Das war ja auch in der Geschichte des Sozialismus ziemlich umstritten, ob man nicht vielleicht einfach auch weniger Sexualität haben sollte, um halt produktiver zu sein und sowas, ja. Das war ja die Position, die sich so gegen Alexandra Kollontai irgendwie durchgesetzt hat Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich glaube sozusagen, dass das Verhältnis so von Öffentlichkeit und Privatheit, wie wir das jetzt hier immer so diskutieren, wird jetzt in der Studie selber so nicht verhandelt. Das ist nicht sozusagen deren theoretischer Bezugrahmen, sondern das ist jetzt auch gerade in dem Buch eher diese gewissermaßen sozialdemokratische Interpretation. Es geht, oder eigentlich sozusagen traditionell marxistische Interpretation, wie man es ja auch so bei Clara Zetkin findet, es geht um den eigenständigen Lohn. Und in dem Moment, wo du also Emanzipation qua Lohnarbeit, wo du das hast, wo du ökonomisch unabhängig bist, dann verändern sich Geschlechterverhältnisse zentral. Das bleibt ja in gewissermaßen auch wahr, aber es gibt natürlich auch sehr gute Kritiken an der Lohnarbeit und so weiter. Rufen wir nochmal das Stichwort zu der zweiten Frage. Ach so, der queere Faschismus. Also ja, auch hier, ich finde es wieder total extrem wichtig, die Frage zu stellen, weil das ja genau also die Idee ist, ne? Wir reden über Utopien, wir reden über Entwürfe und wir wissen aus der Vergangenheit, dass auch die besten Ideen zu ganz grässlichen Karikaturen ihrer selbst werden können. Und deswegen ist es sehr gut, irgendwie danach zu fragen, welche Gefahren es gibt. Ich würde aber sagen, dass halt sowas wie Nation oder romantische Liebe auch analog oder homolog zueinander behandelt werden kann und dass das Bedürfnis nach dem einen wie dem anderen aus einer ähnlichen Quelle entspringt. Das ist eigentlich jetzt unter diesen kapitalistischen Bedingungen, wo eigentlich eine der zentralen oder vielleicht auch sozusagen fast die fundamentalste soziale Beziehung diese Warenbeziehung ist, die jeden Menschen, also fast jeden Menschen, mit Ausnahme natürlich der Milliardärin, zwingt sozusagen sich selbst zu verkaufen und immer der Gefahr aussetzt, die Möglichkeit der Reproduktion zu verlieren, aber darüber hinausgehend die Möglichkeit an der Gesellschaft zu partizipieren, die als arbeitsteilige Gesellschaft Zugehörigkeit organisiert durch Arbeit. Also es geht nicht nur darum, dass man Angst hat, arm zu werden, es geht darum, dass man Angst hat, aus der Gesellschaft herauszufallen, kein Teil der Gemeinschaft zu sein. Und diese Angst, die eigentlich sich innerhalb dieser kapitalistischen Verhältnisse nicht stillen lässt, genau weil halt diese Gesellschaft permanent Knappheit hervorbringt, wie es Tino vorhin auch nochmal so gezeigt hat am Beispiel von Luhmann, also ständig diesen Mangel neu erzeugt, diese Angst produziert ständig wieder dieses Bedürfnis nach einer Rückversicherung, ein Bedürfnis nach einer Zugehörigkeit. Und diese Zugehörigkeit ist natürlich umso stabiler, umso verlockender, je unverrückbarer, je essentieller, je transhistorischer die erscheint. Und das ist auch ein Grund, würde ich sagen, warum wir dann gerade im Nachklapp der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, nochmal diesen massiven Return of Nationalism sehen, weil die Leute spüren, dass sie in einer Situation, in der sie eigentlich so entwertet sind, auch das, was sie erarbeitet haben, ihre Arbeit ist wertlos geworden, ihre Ausbildung ist wertlos geworden, ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft ist wertlos geworden. Ich spreche jetzt hier von der ostdeutschen Erfahrung, dieser Migration ohne Migration. In dieser Situation greifen sie an Angebot, was die deutsche Nation ihnen unterbreitet, nämlich imaginäre Zugehörigkeit zu der Nation, zu der Gemeinschaft, der Reichen, der Starken, des Imperialismus. Imaginär wird man dann zum Teil sozusagen dieser Community von Milliardären und Bundeskanzlern und muss sich nicht mehr sozusagen so als Verlierer fühlen. Und zum Beispiel der Christian Weisgerber, dieser bekannte Nazi-Aussteiger, der hat auch das genauso formuliert, dass er gesagt hat, in dieser Situation der Entwertung und Unsicherheit war es besonders attraktiv, sich zugehörig zu fühlen zu Konzepten, die besonders viel Sicherheit versprochen haben, namentlich das Geschlecht, was als unveränderlich gedacht wird, die nationale Zugehörigkeit und noch darüber hinaus die Rasse, die wirklich dann halt verstanden hat, als etwas Angeborenes, in das man sich hineinflüchten kann. Und das Versprechen ist natürlich, dass eine Gesellschaft die Menschen nicht mehr dieser Angst aussetzt, die Zugehörigkeit zum Gesellschaftlichen nicht mehr in dieser Weise an Leistung koppelt und die nicht mehr über private Produktion, also durch permanente Individualisierung, Autonomisierung organisiert ist, dass sie dieses Bedürfnis nach so einer Identität, die Sicherheit verspricht, Zugehörigkeit verspricht, eigentlich gar nicht mehr in dieser Weise entstehen lässt. So dass dann eigentlich eben Identität verschwinden kann, weil die Sicherheit aus den sozialen Beziehungen kommt und nicht substituiert aus einer Identität, ein Phantasma von Zugehörigkeit und Eigenheit. Ja, vielleicht zwei Sachen. Also zu einer Sache wollte ich noch was ergänzen, zum Sex im Sozialismus und auch vielleicht in Differenz zum Westen. Also die Studien gibt es ja nicht nur für die DDR, sondern auch für die unmittelbare Zeit danach haben sich ja auch westdeutsche Sexualwissenschaftlerinnen ziemlich begeistert auf dieses Phänomen gestürzt und das wurde auch medial breit verhandelt und die Ergebnisse sind erstmal ungefähr ähnlich. Also dass man halt sagen kann, okay, gerade weil man sexuell vielleicht auch gar nicht so, also weil Sexualität einfach nicht so wichtig war, war sie in gewisser Weise besser. Es gibt noch ein paradoxes Gegenbeispiel, was man jetzt sagen könnte und was auch sozusagen die, also nochmal so ein bisschen stützt, was du insgesamt sehr schön dargestellt hast. Im Westen ist es ja so, dass zeitgleich der weibliche Orgasmus permanent verhandelt wird und auch permanent bearbeitet wird. Das passiert seit den 1950er Jahren eigentlich schon sowohl in den Beate-Use-Katalogen als auch in den Narrativen der Oswald-Kolle-Filme. Es geht eigentlich immer um Folgendes. Die Belastungen, die es zurzeit in unserer Gesellschaft gibt und gleichzeitig auch irgendwie die veränderten Ansprüche von Frauen, die wir nicht einlösen können, die können wir irgendwie sexuell lösen. Also das heißt, es geht eigentlich sehr knapp gesagt, geht es darum, damit wir im Bereich der heterosexuellen Beziehungen nichts verändern müssen, müssen Frauen zumindest bessere Orgasmen bekommen. Und das ist jetzt was, woran ja sehr, sehr stark gearbeitet wird, also sowohl sozusagen mit der Ausweitung des Angebots an sexualtechnischen Artefakten, als auch mit dem ganzen Feld der Sexualtherapie, die sich als spezialisiertes Warenangebot einfach entwickelt. Und in gewisser Weise greift es halt nicht. Also das ist halt genauso diese Unterschiedlichkeit auch wieder, verhandelt man gesellschaftliche Probleme als individuelle Probleme, wo man halt sozusagen am Individuum ansetzt zu arbeiten. Ne? Du musst das und das machen, dann wirst du orgasmusfähig. In der DDR spielt das überhaupt keine Rolle. Mhm. Es gibt aber insgesamt halt einfach entspanntere gesellschaftliche Beziehungen. Die Scheidungsraten sind ja auch höher. Also das heißt halt einfach auch, Frauen können leichter aus Beziehungen, wo sie nicht unbedingt nur sexuell, sondern einfach aus anderen Gründen sozusagen unzufrieden sind, wo sozusagen ihre Lebenswünsche nicht erfüllt sind, einfach rausgehen. Und das zeigt halt genau diese Sache. Das ist einfach nur nochmal ein schönes Beispiel, das von der anderen Seite halt zeigt, warum so bestimmte kapitalistische Lösungsansätze, die vom Individuum ausgehen, also die Widersprüche auf der individuellen Ebene, lösen sollen, halt nicht greifen. Nicht greifen. Kannst du nochmal kurz sagen, von wann sind diese Filme, von denen du gerade erzählt hast? Ja, das ist zum Beispiel, also ganz, ganz klassisch, es gibt ja mehrere, aber so die bekanntesten sind zum Beispiel Oswald-Kolle-Filme und wenn man sich einfach mal Deine Frau, das unbekannte Wesen, das ist so der bekannteste Kolle-Aufklärungsfilm aus den, der ist glaube ich von 68 oder so dann, anguckt, dann bringt er das auch nochmal ganz schön auf den Punkt, weil da wird am Anfang wird halt irgendwie gezeigt, also eigentlich geht es darum, sie will arbeiten oder will mehr arbeiten. Er will natürlich, dass sie zu Hause bleibt und ist auch ganz verwundert, warum sie nicht mehr zufrieden ist. Ist doch alles so schön, die Küche ist jetzt so schön eingerichtet, sie haben so viel. Ne? Und am Ende geht es halt irgendwie ins Schlafzimmer und sie reden über ihre sexuellen Wünsche und dann müssen bestimmte andere Probleme auch nicht mehr bearbeitet werden, sozusagen. Es ist jetzt sehr verknappt. Aber es ist halt wirklich ein Narrativ, das sich auch in der Sexualaufklärung früher findet. Dazu wollte ich jetzt aber gar nicht so viel erzählen. Also das war jetzt nur angetippt, weil ich die letzten drei Jahre ja eigentlich nur mit so einem Zeug beschäftigt habe, weil ich mich ja eigentlich mit Dingen und Sexualität in der Moderne beschäftigt habe. Ja, ich hab jetzt einmal nochmal nachgefragt, von wann das ist, weil natürlich ab 68 eben mit der sexuellen Befreiung auch die Sexualität auch nochmal als eine Ressource für den sich modernisierenden Kapitalismus im Westen irgendwie so erkannt wird, ne? Die dann halt so dazu dienen soll, tatsächlich dann irgendwann auch erstmal sozusagen Werbung zu machen, andere, ganz andere Sachen zu verkaufen, irgendwie die gar nichts damit zu tun haben. Aber ja, genau wie du sagst, die das auch ermöglichen sollen, andere gesellschaftliche Verhältnisse zu bearbeiten, die ja auch permanent in der Sexualität auftauchen, ne? Als Fantasien und so durch alles Imaginäre hindurch. Vorhin tauchte schon mal die Frage auf, wann geht es eigentlich los mit dem Übergang. Aber die interessante Frage dafür ist natürlich, und vielleicht kann man darauf auch nochmal so kurz eingehen, was sind so die Kriterien der Wünschbarkeit in der Gegenwart für wen? Weil das wäre auch nochmal eine interessante Frage, warum sollen derzeit als männlich gelesene Individuen in bestimmten Beziehungsformen, warum sollen die eigentlich mitmachen? Also was ist sozusagen das Begehren, das sozusagen klassische Männer in diesen Verhältniskonstellationen dazu motivieren könnte, sich das andere zu wünschen? Ich habe da auch meine Ideen, warum das so sein könnte, aber das wäre eine Frage, die man vielleicht nochmal in den Raum stellen könnte, weil warum es für die weiblich gelesene Seite in den derzeitigen Konstellationen irgendwie attraktiv und interessant sein könnte, ist, glaube ich, transparenter. Also in der Politgruppe, wo ich irgendwie in Frankfurt war, da hing an unserem In dem Gruppenraum hing so ein Plakat, wo so ein Boxer gerade so mit voller Wucht so einen Schlag ins Gesicht bekommt und so sein Gesicht irgendwie unter der Wucht des Aufpralls so zermatscht. Und die Titelzeile war: Begreife das Patriarchat auch als Angriff auf dich, Genosse. Aber zu der Frage, wann geht das los, die lässt sich natürlich deswegen nicht beantworten, weil es halt schon lange losgegangen ist. Ne? Es gibt ja zum Beispiel auch einen Buchtitel, ich weiß gerade nicht von wem, das heißt Frauen, die lange Revolution. Und die These ist eigentlich, dass der Feminismus so eine schleichende Revolution eigentlich vorangetrieben hat, die schon seit über 100 Jahren im Gange ist. Je nachdem, wie weit man zurückgehen will, wenn man zu De Pizan zurückgehen möchte, ist schon noch ein bisschen länger im Laufen. Aber dass es eigentlich notwendig ist, um diese Revolution zu verstehen, auch den Begriff von Revolution zu ändern und sich halt auch an den hegemonialen und auch an der Linken vermittelten Bildern von Revolution abzuarbeiten, beziehungsweise die zu dekonstruieren. Was ich ja zum Beispiel in meinem Buch beziehungsweise Revolution mache, aber was halt auch die Eva von Redeker in ihrem Buch Praxis und Revolution ganz so prominent macht, versucht das Revolution anders zu konzipieren und sich auch gerade von der Vorstellung von dieses abrupten, plötzlichen und den Staat erobernden Bild zu lösen. Und wenn wir so Revolution verstehen oder feministische Revolution, dann wird es natürlich möglich, auch einfach nochmal die letzten 100 Jahre in den Blick zu nehmen und auch einfach zu sehen, was schon geschehen ist und auch, was in den letzten 50 Jahren geschehen ist. Und ich finde eine Analyse von Antke Engel eigentlich sehr zutreffend, die sagt, wir können das Aufkommen der neuen Rechten, was ja in Deutschland viel an 2015, Sommer der Migration, festgemacht wird und auch ein bisschen an Pegida, das können wir aber, wenn wir auch ein bisschen europäischer schauen, zum Beispiel auf Frankreich, auch ganz stark verstehen als eine Reaktion auf die Erfolge des Feminismus. Dort fing ja diese Mobilisierung an über diese Manif pour tout, die Demo für alle. Das ist eigentlich immer ganz witzig, dass die Rechten manchmal sich so eines universalistischen Vokabulars bedienen, um damit partikularistische Forderungen zu verschleiern. Ne? All lives matter ist ja eine partikularistische Formulierung und Demo für alle ist offenkundig auch eine Demo, die nicht für alle ist, während Black Lives Matter eben eine universalistische Forderung ist und Homo-Ehe, naja, nicht ganz universalistisch, aber zumindest weniger partikularistisch als die Demo für alle. Das Argument ist also, dass diese Rechte sich formiert als eine Antwort auf den Feminismus, auf eine Antwort auf die queer-feministische Bewegung und dass einer von diesen Heinis eines Morgens aufwachte und feststellt, Mist, die Schwulen haben die Macht übernommen, die Frauen sind überall im Fernsehen und arbeiten und die Familie ist abgeschafft und die Ehe ist kaputt. Und der Punkt ist, er hat damit eigentlich recht. Es gab irgendwie sozusagen vor 20 Jahren dann so eine Feministin in den USA, die hat so ein Buch geschrieben und gewissermaßen nach diesem Vorbild ist die Welt umgestaltet worden und das Patriarchat, wie Margarete Stokowski so sagt, ne, liegt quasi in den letzten Zügen. Natürlich polemisch überspitzt, aber es ist was dran, dass die queer-feministische Bewegung sehr erfolgreich war und dass die Rechte sich halt auch als Reaktion genau auf diesen Erfolg, auf diese siegreichen Charakterbewegung formiert. Und nun muss sie halt in die nächste Phase eintreten und ich denke, die entscheidenden Impulse kommen aktuell, wie so oft, aus dem Ausland, also jetzt in dem Fall insbesondere aus Lateinamerika, nicht ja, Argentinien, Chile und dann teilweise in Spanien. Das ist der Grund, warum ich auch den Begriff des Streiks nochmal so in den Vordergrund gerückt habe, weil ja dort in den Bewegungen so relevant geworden ist. Also wir können nicht anfangen, weil wir schon lange angefangen haben. Ja, von mir auch vielen Dank für den Vortrag. Zu der Frage gerade eben, würde ich sagen, also ich als männlich gelesene Person würde sagen, das Begehren hast du auf jeden Fall bei mir geweckt. Also nicht verpflichtet ist ganz gut. Aber also ich wollte nochmal zu dem Gender-Streik nachfragen. Also ich weiß nicht genau, ob ich das richtig verstanden habe, aber was ich verstanden habe, war, dass du sagst, das ist eine Praxis, die heute auch schon möglich ist. Und du sagst, das ist nicht eine individuelle Arbeit an sich selber oder an der eigenen Geschlechtlichkeit, sondern eine, die in Gruppen zumindest stattfindet, also zwischen Personen, vielleicht nicht in der gesamten Gesellschaft, aber in kleineren Teilen. Und da habe ich mich gefragt, ob du das, also kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, wie das aussehen kann, weil ja die hier und heute gleichzeitig permanent in dieser Gesellschaft konfrontiert sind mit unserer objektiven Geschlechtlichkeit in dieser Gesellschaft, also in den Erwartungen, in dem Gelesenwerden als bestimmtes Geschlecht und das auch in den Beziehungen oder der Kommunikation, den Gesprächen untereinander ja permanent Thema sein muss, um das zu reflektieren. Also bei Butler, bei Gender Trouble ist ja dieser Einsatzpunkt, ich habe es vorhin ja so kurz skizziert, zu sagen, wir müssen wegkommen von der Fantasie, es gäbe ein geschlechtliches Sein, ne? Menschen wären Männer oder Frauen und müssen verstehen, dass es eine Handlung ist. Menschen tun Männer oder Frauen oder tun so, als ob sie das wären. Und diese theoretische Figur ist ja, dass dieser Effekt, dieser Eindruck des Seins erzeugt wird durch die beständige Wiederholung des Gleichen, eben ausgerichtet an heterosexistisch-kapitalistischen Normen. Aber genau diese theoretische Analyse ermöglicht es ja dann auch zu sagen, wenn die Praxis der geschlechtlichen Performance, die Praxis der geschlechtlichen Produktion eine beständige, an Normen ausgerichtete Wiederholung ist, dann besteht auch permanent in der Zeit die Möglichkeit, diese Wiederholung scheitern zu lassen und sie anders zu wiederholen und andere Wiederholungsschlaufen einzubauen und sie sozusagen, wie Butler sagt, zu iterieren, ne? Und das macht sie auch am Beispiel sozusagen des Drag, der Drag-Performance, die gewissermaßen die naturalisierte geschlechtliche Performance denaturalisiert oder sozusagen allen Zuschauern vor Augen führt, das ist eine Performance, das ist keine Natur. Also kann das verändert werden und es gibt sozusagen ein Angebot zu transformieren, also die Ordnung zu subvertieren. Und daran gibt es dann eine sehr kluge Kritik von oder auch Weiterentwicklung von Uta und Schirmer, der ein Buch geschrieben hat, in dem er sich die Drag-King-Kulturen in Köln und Berlin angeschaut hat. Das Buch heißt Geschlecht anders gestalten, eine super Arbeit. Und er geht nochmal in diese sozusagen Urszene dieser butlerschen Geschlechterkonstruktion, der Drag-Performance, und fragt, ist das eigentlich wirklich so, dass es die Performerin ist, die geschlechtliche Ordnung subvertiert und andere Geschlechtlichkeiten hervorbringt? Oder passiert das Ganze nicht in der Interaktion zwischen der Performerin und den Zuschauerinnen? Ist es eigentlich jetzt wirklich diese individuelle Praxis der Subversion oder ist es ein kollektiver Prozess, der eher sich in der Subkultur abspielt, einer Subkultur, die dann auch vielleicht an die Öffentlichkeit geht und anfangen kann, gesellschaftliche Verhältnisse bzw. zu ändern, die über den Mikrokosmos sozusagen dieser Szene hinaus wirken, was ja offenkundig auch der Fall ist, sonst könnte man ja nicht sagen, dass Queer auch sozusagen sich mainstreamisiert hat. Und als ich vorhin diese Auflistung gemacht habe von verschiedenen Gegenständen, die vergeschlechtlicht sind, ne, Obstsorten, Sportarten und so weiter, dann wollte ich natürlich auch darauf hinweisen, wie schwer es ist, überhaupt irgendetwas zu finden, was nicht affiziert wird von dieser Ordnung. Also ursprünglich wollte ich den Text eigentlich sagen, Körperteile werden so wenig vergeschlechtlicht sein wie Obstsorten. Ah ja, okay, warte. Körperteile werden so wenig vergeschlechtlicht sein wie und so. Und dann stellst du fest, es ist überhaupt nicht einfach, irgendwas zu finden, was in dieser Gesellschaft nicht vergeschlechtlicht ist. Ja? Und das zeigt sozusagen, wie viel Arbeit eigentlich nötig ist. Hinten liegt ja auch ein Buch, Die Dinge des Patriarchats oder die patriarchalen Dinge, ne, die nochmal zeigt, wie das Patriarchat sich ja auch in sozusagen Körpernormen, so Autositze, medizinische und so weiter einarbeitet. Also es ist schon sozusagen, es passiert ohnehin. Es ist möglich, auf der individuellen Ebene mit der Subversion fortzufahren, weil sie überall sozusagen schon angeboten wird. Es gibt die Möglichkeit, auf dem Terrain kleinerer Beziehungscluster irgendwie was zu ändern, also zum Beispiel bei einem Festival darauf zu reflektieren, wie organisieren wir die Reproduktion, die Produktionsarbeit, welche Anerkennung wird dort verhandelt, wer steht, bla bla, wie in der Öffentlichkeit und so weiter. Aber es geht natürlich auch darum, nochmal tiefer danach zu fragen, welche größeren gesellschaftlichen Beziehungsweisen, die wir nicht unmittelbar im Mikrokosmos oder im halbgroßen Kosmos verändern können, wirken eigentlich permanent sozusagen rein und wie können wir die adressieren? Und dort heißt natürlich zum Beispiel Gender Strike heißt ja erstmal als feministischer Streik Verweigerung der unbezahlten reproduktiven Arbeit, um deutlich zu machen, wie viel Arbeit dort permanent eben unbezahlt geleistet wird und wie die Gesellschaft eigentlich aussehen würde, wenn diese Arbeit nicht mehr geleistet würde. Und Gender Strike ist sozusagen nochmal eine Überspitzung, weil es eben nicht nur diese weiblich kodierte, unbezahlte Reproduktionsarbeit meint, sondern überhaupt die Hervorbringung von Geschlecht insgesamt.